Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Als anarchistisches Radio Berlin dokumentierten wir eine Veranstaltung der Libertären Aktion Frankfurt-Oder, die am 9. Februar 2015 in der New York im Rahmen des anarchistischen Infocafés stattfand. Diese Mobilisierungsveranstaltung für die antirassistische Demonstration am 14. Februar 2015 in Frankfurt-Oder bietet unter anderem einen Überblick über die neonazistischen Aktivitäten der letzten Zeit und die Gegenaktivitäten dazu. Ja, wir sind von der Libertären Aktion Frankfurt-Oder, eine anarchistische Gruppe. Uns gibt es seit ungefähr anderthalb Jahren. Die Libertäre Aktion macht zum Beispiel einmal im Monat einen libertären Tresen. Gibt es halt auch Infoveranstaltungen und wir haben jetzt auch im März eine Filmvorführung von den Mietrebellen. Außerdem haben wir zwei Aktionstage geplant. Einmal einen anarcha-feministischen Aktions- und Infotag am 7.3. und am 23.5. einen Aktions- und Mobitag zum G7-Gipfel. Wir haben auch schon Lesungen gehabt von Hanna Poddig zum Beispiel und Anja Röhl und sind noch überregional in der FDA Mitglied. Und ja, FDA, Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen, also Projekte wie IGAIDAO oder auch zum G7-Gipfel. Wir sind ja heute hier, um euch zu bitten, am 14.02. nach Frankfurt zu kommen, also diesen Samstag. Da findet eine antirassistische Demonstration statt. Das hat den Grund, dass es am 17.01. gab es eine Neonazi-Demonstration in Frankfurt-Oder, an der haben 150 Neonazis aus Frankfurt-Oder und dem Umland teilgenommen. Und jetzt für den 14.02. wurde eine weitere Neonazi-Kundgebung angekündigt. Die befindet sich mitten in der Stadt. Und wir sind eben Teil des lokalen Bündnisses Kein Ort für Nazis Frankfurt-Oder. Und versuchen da eben in unseren Strukturen irgendwie zu mobilisieren und möglichst viele Anarchistinnen hoffentlich auch sichtbar auf die Demonstration zu holen nach Frankfurt. Genau, diese Demonstration, die am 17.01. stattgefunden hat und diese Kundgebung, die auch am 14.02. stattfinden wird jetzt von den Neonazis, die fährt so ein bisschen in dem Fahrwasser mit dieser ganzen bundesweiten rassistischen Mobilisierung, die halt auch in Brandenburg sehr sichtbar auftreten, auch vor allem in Cottbus und in Berliner Randbezirken bzw. Stadtteilen von Berlin, also Hellersdorf, Marzahn. Und das Bündnis Kein Ort für Nazis, das gibt es jetzt seit 4-5 Jahren. Das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren, also irgendwie Vereinen, Kirchenverbänden, auch teilweise Parteistrukturen und ja, zum Beispiel Antifa-Gruppierungen oder wir jetzt als Libertäre Aktion sind auch Teil dieses Bündnisses. Und das Bündnis hat sich quasi darauf geeinigt, zur Verhinderung von Neonazi-Demonstrationen die Aktionsform Blockade anzuwenden. Diesmal haben wir aber eine Kundgebung, das ist noch nicht aufgetreten, so in den letzten 4 Jahren. Also es haben entweder immer Demonstrationen stattgefunden oder es waren halt Kundgebungen, die irgendwie zu Demonstrationen ausgewachsen sind, in Anführungsstrichen. Ja, hier haben wir nochmal kurz zusammengefasst, bundesweite Vorarbeit der NPD, auch lokal durch die NPD Oderland zum Beispiel, die auch viel in Hellersdorf beteiligt sind und dort Neonazi-Aufmärsche mitorganisieren, in Anführungsstrichen. Die treten auch seit 2013 in Frankfurt-Oder und Umland, also Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, wieder verstärkt in Erscheinung. Ist seit 2011 lange nicht geschehen. Also hat man kaum was gemerkt von irgendwie neonazistischen Strukturen in der Umgebung. Sichtbare Wahlerfolge gibt es noch nicht, also zumindest nicht der NPD, der AfD schon in Frankfurt. Können wir mal weitergehen? Ja, hier kann man noch ein paar Vertreter der NPD-Kreisverband Oderland sehen. Bei einem Angriff auf Teilnehmer einer linken Gegenkundgebung vor der zentralen Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen in Eisenhüttenstadt. Ja, das war eine ziemlich krasse Aktion, würde ich sagen, weil die NPD, die hatte dort eine offizielle Kundgebung angemeldet und es kam im Vorfeld, also die Gegendemonstrantinnen, die waren quasi schon bevor die NPDler da gewesen sind, an Ort und Stelle waren 30 Leute und dann sauste die NPD mit ihrem Bus um die Ecke mit einem Konvoi von 10 Autos und haben da auf die Gegendemonstrantinnen eingeprügelt, also die haben ganz schön Gewaltpotenzial. Alexander Kevin Pieper, den sollte man auch hier in Marzahn-Hellersdorf ein bisschen wahrnehmen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr damit schon mal zu tun gehabt habt oder auch nicht. Ja, in Frankfurt oder werden vermehrt rassistische Ressentiments durch die AfD unter die Bevölkerung gebracht oder befördert, um es genauer zu sagen. Die halt mit so einem, auch in Frankfurt ist halt die Grenzstadt zu Polen. Und gerade da stehen halt so eine Forderung wie härtere Bestrafung für Grenzkriminelle, in Anführungsstrichen, ganz oben. Ja, und die Jahre davor hat es die NPD öfter mal in Frankfurt versucht, hat aber nicht so richtig gefruchtet. Die AfD, die sitzt nun mit 20%, das ist das Ergebnis aus der letzten Kommunalwahl, in der Stadtverordnetenversammlung. Das war das zweithöchste Ergebnis deutschlandweit, glaube ich, nach Pforzheim. Zu den Hintergründen des verstärkten Auftretens von Neonazis im öffentlichen Raum auch ist zu sagen, dass sich seit letztem Sommer, habe ich mir noch ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich hier auch nichts vergesse. Ja, es wird halt seit Sommer verstärkt irgendwie eine rassistische Stimmung auch durch lokale Zeitungen und eben die AfD und Leute, die schon immer mal rassistisch sein wollten und es nun endlich dürfen, irgendwie befördert. Das ist vor allem am Anfang durch die Mods, das ist das lokale Blatt in Frankfurt-Oder, also die Märkische Oder-Zeitung, ist das passiert, die in einem Artikel irgendwie eine vermeintliche Drogenkriminalität im Stadtpark damit in Verbindung gebracht hat, dass Geflüchtete aus einer neu eröffneten Geflüchtetenunterkunft in Frankfurt den Park halt so als Hotspot für sich genutzt haben und sich da halt getroffen haben und irgendwie ihre Freizeit verbracht haben. Und in der Zeit ist es wohl auch zu zwei, dreimal vorgekommen, dass irgendwie ein bisschen Gras da getickt wurde, aber jetzt nicht von Geflüchteten oder von, ne, ist ja eigentlich auch egal von wem. Auf jeden Fall hat die Mods in einem sehr verwirrenden Artikel es so dargestellt, dass Geflüchtete irgendwie aus der neuen Flüchtlingsunterkunft im Frankfurter Stadtpark Drogen dealen und deutsche Frauen vergewaltigen irgendwie. Also richtig krass ist das gewesen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es da wirklich eine Vergewaltigung gegeben hat im Park, die aber durch irgendwie Suffdeutsche begangen wurde. Also irgendwie eines Nachts haben sich da wohl 4 Personen betrunken durch den Park bewegt. Eine weiblich gelesene, 3 männliche. Und dann ist es halt dazu gekommen. Ja, das neue Lager ist diese Oderland-Kaserne gewesen. Damals, jetzt sind noch in Zukunft weitere Flüchtlingsunterkünfte in Frankfurt geplant, was die Stimmung nochmal zusätzlich irgendwie anheizt oder die Leute nehmen die sich halt als Grundlage, rassistische Stimmung zu verbreiten. Und gab es unter anderem solche Facebook-Seiten namens Brandenburg wehrt sich, jetzt gibt es Frankfurt oder wehrt sich. Also es spielt sich sehr viel über Facebook auch ab, was das angeht. Auch die ganze Demonstrationsorganisation, also sehr unprofessionell in Anführungsstrichen. So dass man auch relativ zeitig schon an Infos kommt, was sie so planen und eigentlich vorhaben. Im Dezember vergangenen Jahres gab es dann eine von der Stadt einberufene Einwohnerinnenversammlung, um die Anwohner, also des Stadtteils West in dem Falle damals, über geplante Flüchtlingsunterkünfte zu informieren und irgendwelche Missverständnisse in Anführungsstrichen bezüglich der Eröffnung der Oderland-Kaserne aufzuklären. Da war auch das mobile Beratungsteam gegen Rechts der Polizei vor Ort, die Aufgabe hatten, bekannte Neonazis nicht auf die Veranstaltung zu lassen. Das ist aber im Nachhinein doch geschehen. Und die haben es dann ziemlich schnell geschafft, in diesem Saal irgendwie eine rassistische Stimmung zu erzeugen, die dann irgendwie nur noch in, ja, die gefährden unsere Kinder und so weiter, Rufen ausgeartet ist. Also das war ein kompletter Schuss nach hinten, diese Versammlung da. Im Stadtteil West befindet sich auch diese Oderland-Kaserne, diese Flüchtlingsunterkunft. Am 17.01. gab es, wie gesagt, den ersten Rassistinnen-Aufmarsch, kann man es ja nicht mal nennen. Eigentlich war es ein Neonazi-Aufmarsch, weil also von diesen 250 TeilnehmerInnen waren ca. 150 wirklich Neonazis. Dann haben sie noch irgendwie 100 BürgerInnen, auch viele Jugendliche, da zu ihrer Demo auf die Straße gekriegt. Initiiert wurde das Ganze auch durch diese Facebook-Seite Frankfurt Oder wehrt sich. Also da war es erstes irgendwie die Info zu lesen, dass es am 17.01. eine Demo gab. Bis dahin lag aber noch keine Anmeldung vor, also das war dann alles recht schwammig. Hat sich dann im neuen Jahr bewahrheitet und musste relativ schnell handeln. Organisiert wurde diese Demo durch Franziska und Per Koss. Das ist ein neu in Erscheinung getretenes Neonazi-Pärchen Frankfurt. Also die haben eigentlich keine Frankfurter Vergangenheit. Ja, und das ganze Umfeld von denen ist halt KSKW, das ist die Kameradschaft Kommando Werwolf, eine Neonazi-Gruppierung aus Frankfurt-Oder und Beskow. Blood Brother Nation ist eine ehemalige Rockergruppe, die aus dem ehemaligen Gremium, also so ein Rockerclub gewesen, hervorging, auch ziemlich sehr neonazistischer. Die standen den Hells Angels auch irgendwie nahe. Viele der TeilnehmerInnen dieser Neonazi-Demonstration, die haben sich auch also diese Verbindung zu Pegida und Hogesa wird nicht nur gesucht, sondern gibt es teilweise Leute, die auch bei dieser Hogesa-Demo wohl Ordner gemacht haben. Hier haben wir nochmal ein Bild von den netten Kameradinnen und Kameraden. Dieses Deutschland, wir geben dich nicht auf, das war das erste Werbemotiv für diese Demonstration am 17.01. unter dem Motto Stopp dem Asylmissbrauch. Das haben sie dann, nachdem sie gemerkt haben, dass das nicht so ganz gut ankommt, relativ schnell in den Deutschlandfahne umgewandelt, dieses Titelbild. Genau, hier ist halt Deutschland in den Grenzen von 41 zu sehen. Hier haben wir noch ein paar DemonstrationsteilnehmerInnen, also Klaus Mann, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, sein Riesenanwesen da in Finofort, ist auch in Brandenburg, war bei der DVU, bei der NPD aktiv und ist jetzt bei der Rechten, veranstaltet auch öfter Neonazi-Konzerte auf seinem Grundstück da in Finofort. Björn Brusak, unser Freund, der ist ein rechter Liedermacher, übler Typ. Der hängt doch so ein bisschen, also das ist so ein bisschen Verschwörungstheoretiker, der so eher in die Richtung Lügenpresse und mehr direkte Demokratie geht. Der ist so ein bisschen so ein Apartheidsregime-Fan von Südafrika. Ne? Mike Emminger ist der Bruder von André Emminger, ein Angeklagter am NSU-Verfahren, war auf der Demonstration anwesend. Was da so die Hintergründe sind und wie der verwoben ist in die Brandenburger Strukturen, ist auch noch sehr unklar derzeit. Ja, wie gesagt, NPD-Kreisverband und junge Nationalisten Oderland mit Manuela Kokott und Frank Odoi, Pärchen, die vor allem in Fürstenwalde und Umgebung sehr aktiv sind. Die sitzt da auch in der Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche, die Frau Kokott. Ja, und wie gesagt, und nochmal die in Anführungsstrichen außerparlamentarischen Neonazi-Gruppierungen mit Verbindungen zur NPD. Das sind so ein paar Bilder der ersten Demonstration jetzt am 17.01. Konnte leider nicht erfolgreich blockiert werden, trotz 700 Gegendemonstrantinnen, aber ist zum Glück nicht durch die Innenstadt gegangen. Also die konnten so ein bisschen auf Wege durch Randgebiete geleitet werden. Hier kann man nochmal sehen, dass da auch ganz schön viele Jugendliche teilgenommen haben, die teilweise vorher auch noch gar nicht in Erscheinung getreten sind in so einem Umfeld. Mal Sven Lemke und aus Besko und Per Koss. Ist übrigens ein ziemlich dämlicher Geselle hier, dieser Per Koss. Also der ist wirklich, was der alles über seinen Facebook-Account macht, das ist echt unglaublich. Der hat mal zu einer Demonstration aufgerufen. Die sollte vom Bahnhof zu dieser Oderland-Kaserne gehen. Er hatte aber vergessen, die Demonstration anzumelden. Er hat das aber vorher schon auf Facebook propagiert. Und ich weiß nicht, ob dann der Staatsschutz morgens vor seiner Tür stand. Jedenfalls war am Bahnhof niemand. Da war dann eben nur eine Kundgebung, die eigentlich die Gegenkundgebung sein sollte dazu. Ja, dann hat er mal versucht, im Rahmen einer Refugees Welcome Demo Ende August letzten Jahres irgendwie dagegen Aktionen zu organisieren, hat dann auch ganze 5 Leute dazu zusammengekriegt. Ja, hier haben wir noch ein paar Infos über das Bündnis Kein Ort für Nazis. Ist hervorgegangen aus der ehemaligen, oder naja, nicht hervorgegangen, aber Initiator war die Plattform gegen rechts. Genau. Und der Konsens ist die Verhinderung von Nazi-Aufmärschen durch Massenblockaden. Und wir brauchen dazu dringend UnterstützerInnen in Frankfurt, vor allem auch gern anarchistische, weil wir uns da ein bisschen sichtbar zeigen wollen auf der Demonstration als kleiner anarchistischer Block. Die Libertäre Aktion Frankfurt-Oder lädt alle anarchistischen Gefährtinnen für den 14.02.2015 nach Frankfurt-Oder zu einer antirassistischen Demonstration aufgrund einer Neonazi-Kundgebung in der Innenstadt von Frankfurt-Oder ein. Für Menschen, die aus Richtung Berlin anreisen, gibt es einen Zugtreffpunkt um 8 Uhr am entsprechenden Bahnsteig am Alexanderplatz. Gemeinsam mit anderen Aktivistinnen fährt der Zug gegen 8.30 Uhr nach Frankfurt-Oder, wo er um 9.30 Uhr eintrifft. Aus Richtung Cottbus fährt ein anderer Zug bereits um 8.09 Uhr ab. Auch dieser trifft gegen 9.30 Uhr in Frankfurt-Oder ein. Die große Auftaktkundgebung findet direkt auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Dort werdet ihr auch von den Genossinnen in Empfang genommen. Ihr könnt gerne Fahnen, Transparente und sogar Redebeiträge mitbringen. Das solltet ihr jedoch vorher kurz mit einer Mail ankündigen. An libertäre-aktion-frankfurt-oder@riseup.net. Nochmal, libertäre-aktion-frankfurt-oder@riseup.net.